Alle Amaganter auf dem Platz verneigten sich tief und schweigend. Dann trat der Erste vor und begann zu rezitieren. Nach ihm kamen andere und immer wieder andere. Alle hatten schöne, klangvolle Stimmen und machten ihre Sache sehr gut. Doch dann fingen sie auf einmal an, sich zu wiederholen. Die neu vortretenden Amaganter konnten nichts anderes vortragen, als was ihre Vorgänger schon zu Gehör gebracht hatten. Und schließlich gebot Silbergreis Querquobat seinen Mitbürgern Einhalt. Er wandte sich seufzend zu Bastian und sprach: »Ich habe dir gesagt, Bastian Balthasar Bux, dass unser Vorrat leider sehr klein ist. Es ist nicht unsere Schuld, dass es nicht mehr Geschichten gibt. Wie du siehst, tun wir, was wir können. Wirst du uns nun eine der deinen schenken?« »Ich will euch eine Geschichte erzählen, in der alle anderen enthalten sind. Sie heißt »Die Geschichte der Bibliothek von Armagant« und ist ganz kurz.« Er überlegte ein wenig und begann aufs Geratewohl. In grauer Vorzeit lebte in Armagant eine Silbergreisin mit Namen Quana, die über die Stadt herrschte. In jenen längst vergangenen Tagen gab es weder den Tränensee Murhu, noch war Armagant aus dem besonderen Silber, das den Wassern widersteht. Es war noch eine ganz gewöhnliche Stadt. Quana hat einen Sohn namens Quinn, der ein großer Jäger war. Eines Tages erblickte Quinn in den Wäldern ein Einhorn, das einen leuchtenden Stein auf der Spitze seines Horns trug. Er tötete das Tier und nahm den Stein mit nach Hause. Doch damit hatte er großes Unheil über die Stadt Armagant gebracht. Die Einwohner bekamen immer weniger und weniger Kinder. Wenn sie keine Rettung fanden, dann waren sie zum Aussterben verurteilt. Aber das Einhorn war ja nicht wieder zum Leben zu erwecken, und niemand wusste Rat. Da schickte die Silbergreisin Quana einen Boten zum südlichen Orakel, damit er von der Ujolala gesagt bekäme, was man tun solle. Aber das südliche Orakel war sehr weit fort. Der Bote war als junger Mann aufgebrochen, und als er zurückkam, war Quana längst gestorben und ihr Sohn Quinn war stattdessen an ihre Stelle getreten. Auch er war natürlich schon uralt, ebenso alle anderen Armaganter. Es gab nur noch ein einziges Kinderpaar, einen Jungen und ein Mädchen. Er hieß Aquil und sie hieß Mukwa. Nun verkündete der Bote, was die Stimme der Ujolala ihm offenbart hatte. Armagant würde nur dann weiter bestehen können, wenn es zur schönsten Stadt Phantasiens gemacht würde. Doch könnten die Armaganter das nur mit der Hilfe der Acharai bewirken, die die hässlichsten Wesen Phantasiens sind. Sie werden auch die immer Weinenden genannt, weil sie vor Kummer über ihre eigene Hässlichkeit ununterbrochen Tränen vergießen. Gerade mit diesen Tränenströmen waschen sie aber jenes besondere Silber aus den Tiefen der Erde und verstehen es, daraus das wunderbarste Filigran zu machen.